Sein volles, rundes und ein wenig stumpfnäsiges Gesicht hatte eine kränkliche, dunkelgelbe Farbe, war aber munter oder sogar spöttisch. Es wäre gutmütig zu nennen gewesen, wenn nicht der Ausdruck der wässrig glänzenden Augen unter den fast weiß bewimperten, ewig blinzelnden, einem gleichsam zuzwinkernden Lidern störend gewirkt hätte. Der Blick dieser Augen passte auf eine seltsame Weise gar nicht zu der ganzen Gestalt, die entschieden etwas Weibisches an sich hatte und verlieh ihr etwas viel Ernsteres, als man beim ersten Anblick hätte erwarten können. Als Porfiri Petrowitsch vernahm, dass der Besuch ein kleines Anliegen an ihn habe, bat er ihn sofort, auf dem Sofa Platz zu nehmen. Er setzte sich selbst in die andere Sofaecke und sah den Besucher voll Erwartung mit jener übertriebenen und viel zu ernsten Aufmerksamkeit an, die zu bedrücken und beim ersten Zusammensein besonders zu verwirren pflegt, umso mehr, wenn das, was man vorzubringen hat, der eigenen Überzeugung nach in gar keinem Verhältnis zu einer so ungewöhnlichen Aufmerksamkeit steht. Raskolnikow legte jedoch seine Angelegenheit in kurzen und bündigen Worten dar, deutlich und klar, und war mit sich so zufrieden, dass er noch Gelegenheit fand, Porfiri genau zu betrachten. Auch Porfiri Petrowitsch wandte keinen Augenblick seine Augen von ihm ab. Rasumichin hatte an demselben Tisch ihnen gegenüber Platz genommen und verfolgte eifrig und ungeduldig die Ausführungen, wobei er alle Augenblicke seine Augen vom einen zum anderen und wieder zurück wandern ließ, was schon ziemlich auffällig war. »Dummkopf«, schimpfte Raskolnikow bei sich. »Sie müssen eine Eingabe an das Polizeibüro machen«, antwortete mit Amtsmiene Porfiri. »Dass Sie über diesen Vorfall, das heißt von diesem Mord, erfahren hätten und nun bäten, den zuständigen Ermittlungsrichter zu benachrichtigen, dass die und die Sachen Ihnen gehören und dass Sie sie einlösen möchten oder so ähnlich. Man wird Ihnen dann das Weitere sagen.« »Ja, aber das ist es ja, dass ich in diesem Augenblick«, Raskolnikow bemühte sich, möglichst verlegen zu werden, »nicht recht bei Kasse bin und sogar so eine Kleinigkeit nicht begleichen kann. Sehen Sie, ich möchte jetzt nur erklären, dass es meine Sachen sind und dass ich, sobald ich Geld bekomme...« »Das ist einerlei«, versetzte Porfiri Petrowitsch, die Erklärung über die Finanzlage kalt aufnehmend. »Übrigens können Sie auch, wenn Sie wollen, direkt an mich in diesem Sinne schreiben, dass Sie das und das in Erfahrung gebracht haben und die Sachen als Ihr Eigentum angeben möchten und bitten...«